Fest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Piratenfraktion spricht jetzt Herr Kollege Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Stream. Meine Oma ist leider verstorben, aber ich werde diesen unangebrachten Einwurf auch gerne ignorieren. Danke. Die Erklärung, den Tarif TVN als repräsentativ für die Vergabe öffentlicher Aufträge zu erklären im straßengebundenen ÖPNV, ist eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich muss für gleiche Arbeit gleicher Lohn gezahlt werden. Selbstverständlich ist das eben keine Benachteiligung von Unternehmen im Markt, denn selbstverständlich müssen für alle Unternehmungen am Markt, egal ob privat oder öffentlicher Hand, die gleichen Eckpunkte und Zugangsvoraussetzungen gelten. Unternehmertum hier im Land zeichnet sich durch viel mehr aus als allgemein durch niedrige Löhne. Vielleicht sollten wir also eher wieder dahin kommen, viel mehr Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären und einen gesetzlichen Mindestlohn einführen. Haben Sie auch Vertrauen in unsere Unternehmen? Privat vor Staat hat hier die Chance, sich bei gleichen Voraussetzungen dem Wettbewerb zu stellen. Die Arbeitnehmer in diesem Bereich übernehmen tagtäglich die Verantwortung für Berufs- und Schulweg von zehntausenden Menschen. Sie verdienen dafür nicht nur unsere Anerkennung, sondern auch eine gerechte Entlohnung. Da empfehle ich meiner Fraktion, den Eilantrag der FDP wie auch den Entschließungsantrag der CDU abzulehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die Landesregierung spricht nun Herr Minister Schneider. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.